Und was braucht ein Schwesterchen denn mehr? Ei, freilich, auch noch einen Mann. Nun, auch den wird ihr das Brüderchen zu seiner Zeit schon schaffen, wie er immer nur zu finden. Der Christlichste, der Beste. Nathan, welch einen Engel hattet ihr gebildet, den euch nun andere so verhunzen werden? Hat keine Not. Er wird sich unserer Liebe noch immer wert genug behaupten. Sag das nicht. Von meiner Liebe sag das nicht. Denn die lässt nichts sich unterschlagen, nichts. Es sei auch noch so klein, auch keinen Namen. Doch halt. Argwohnt sie wohl bereits, was mit ihr vorgeht? Möglich, ob ich schon nicht wüsste. Woher? Auch eben viel. Sie muss in beiden Fällen, was ihr Schicksal droht, von mir zuerst erfahren. Mein Gedanke, sie eher wieder nicht zu sehen, zu sprechen, als bis ich sie die meine nennen dürfe, fällt weg. Ich eile. Bleibt. Wohin? Zu ihr. Zu sehen, ob diese Mädchenseele manns genug wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, der ihrer würdig wäre. Welchen? Den, nach euch und ihrem Bruder weiter nicht zu fragen. Und? Und mir zu folgen. Wenn sie drüber eines Muselmannes Frau auch werden müsste. Bleibt. Ihr trefft sie nicht. Sie ist bei Sita, bei der Sultanschwester. Seit wenn? Warum? Und wollt ihr dabei ihnen zugleich den Bruder finden? Kommt nur mit. Den Bruder? Welchen? Sitas oder Rechas? Leicht beide. Kommt nur mit, ich bitte euch, kommt! Er führt ihn fort.